Transparenz für die Ohren. Schauen wir mal, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich zur heutigen Bundesvorstandssprechstunde. Es ist 21 Uhr, es ist der 14. März. Ich sehe bereits, dass eine Aufnahme läuft, von der ich zuversichtlich bin, dass sie im Krähenest landen wird. Das erübrigt sich damit also und wir können direkt an Sekor weitergeben, wenn er nicht viel Zeit hat, und ihn fragen, was die letzte Woche so los war. Ja, schönen guten Abend von mir. Ich glaube, das Wesentliche in der letzten Woche war die drei Landtagswahlen gestern. Und ich glaube, den meisten Zuhörern geht es bei den Wahlergebnissen genauso wie mir. Das eine ist das traurige Abschneiden der Piraten bei den Wahlen im Großen und Ganzen, auch wenn wir einzelne Punkte hatten, wo wir durchaus positive Signale sehen, ist das Ergebnis insgesamt für uns als Partei wenig berauschend. Ich glaube, was uns alle zusammen noch deutlich mehr schockiert hat, war das unfassbar starke Abschneiden der Rechtspopulisten. Ich glaube, das ist etwas, was uns allen sehr zu denken gibt. Zurück zu unseren Wahlergebnissen. Ich glaube, wir sind uns einig, der Weg, den wir bislang gegangen haben, der führt nicht zu einem wirklich positiven Ergebnis. Und wir werden da definitiv etwas anders machen müssen. Was allerdings auch sonnenklar ist, ist vor allen Dingen auch in Anbetracht der Wahlergebnisse von anderen Parteien am Wochenende, ist, dass Aufgeben definitiv keine Lösung ist. Wir werden weitermachen, wir werden uns überlegen müssen, wo die Schwachpunkte sind, was wir falsch machen und was wir tun können, um tatsächlich wieder Erfolge zu kriegen und zu feiern. Ich würde das gerne aber in Ruhe machen. Ich würde das gerne auch mit ein paar Leuten zusammen machen, von irgendwelchen Schnellschüssen und irgendwelchen Schuldzuweisungen halte ich überhaupt nichts. Insgesamt möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, um allen Wahlkämpfern in den vergangenen Wochen und Monaten ganz, ganz herzlich für ihr Engagement, für ihren Einsatz zu danken. Ich weiß, dass es schwierig ist und anstrengend ist. Umso mehr freut es mich, dass immer noch Leute da sind, die wirklich kämpfen. Das ist etwas, was mir sehr wichtig war oder ist. Ansonsten bin ich jetzt noch ein paar Minuten da. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, einfach mal los und ich würde mich dann still und leise für heute verabschieden. Für eine große Wahlanalyse können wir uns gerne nächste Woche Montag nochmal treffen. Da gibt es dann auch ein paar Punkte mehr und für mich auch ein bisschen mehr Zeit. Gut, ich guck mal kurz. Ich würde jetzt halt Fragen priorisieren, die direkt an Sekor gehen, dann und danach dann möglichst noch Astrid reinschieben, wann es zeitlich möglich ist. Aber trotzdem Slash erstmal und dann Planet Fox. Ja, meine Frage bezieht sich eben genau auf das Thema. Ich fange gern immer ausdrücklich an. Die Ergebnisse waren ja in Baden-Württemberg 0,4%, in Rheinland-Pfalz 0,8 und in Sachsen-Anhalt, da sind wir gar nicht angetreten, haben es nicht hinbekommen, so im Gegensatz zu anderen Parteien wie Tierschutzpartei oder Alpha oder die AfD, die nur 300 Mitglieder in Sachsen-Anhalt hat, ist auch nicht die Welt, muss man sagen, bei einem Flächenland. Ja, und vor dem Hintergrund, was machen wir jetzt? Denn so wie wir uns jetzt verhalten haben, das scheint mir wie so eine komische Schockstarre oder so ein, man macht, was man macht, um irgendwie nicht das Gesicht zu verlieren. Man ahnt vielleicht so aus dem Bauch heraus, das bringt irgendwie nichts und es ist sowieso absehbar, dass sich die Ergebnisse von gestern nur wiederholen, wenn nicht gar sogar verschlechtert wiederholen werden bei den nächsten Wahlen. Das kann doch nicht unser Ziel sein. Wir brauchen keine Angst haben, Gesicht zu verlieren. Und wenn wir uns jetzt in die Hände schauen, sehen wir doch, wir haben so gut wie gar nichts mehr zu verlieren. Insofern braucht man da, können wir doch jetzt auch und jetzt intern so mit offenen Karten spielen. Und wir wissen alle, wir reden super viel, bla bla bla bla. Mein persönlicher Eindruck, wie ich sehe, dass wir damit rauskommen könnten, wäre, ich glaube, ohne die größten sozialen Nöte in Deutschland wäre die AfD nicht da, wo sie heute ist. Und ich denke, wenn nicht mehr die Existenzangst in Deutschland wäre, dann wäre gar nicht mehr dieser Boden da, der die AfD diesen Aufstieg ermöglicht hat. Und von daher also Sekor, was hältst du davon, wenn wir offensiv und ausdrücklich die größten sozialen Nöte des Landes angehen und das verbinden mit dem Thema Netzpolitik? Denn mein Eindruck ist, Netzpolitik, das ist abstrakt, es ist komplex. Und wenn ein Mensch nicht weiß, ob er nächsten Monat noch die Stromrechnung, also noch der Strom an ist, weil er die letzten drei Stromrechnungen nicht hat zahlen können aufgrund von Armut, dann ist ihm sowas wie Datenschutz oder Netzneutralität scheißegal. Das heißt, wir können nicht die größten sozialen Nöte der Menschen ignorieren. Das müssen wir angehen. Und wenn wir das machen, dann erscheinen wir auch als interessante Alternative. Wir könnten jetzt natürlich für alle anderen Parteien auf die AfD rumhauen oder sie ignorieren. Aber es gibt mehrere Gründe, weshalb man dadurch die AfD nur stärker macht. Das Beste ist einfach, die besseren Lösungen anzubieten. Doch, ich würde mal ganz kurz gerne darauf antworten. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Also ich verstehe den Punkt, ich verstehe auch die Überlegung dahinter. Ich bin aber davon überzeugt, dass der ins Nichts führt, weil es gibt genug Parteien, die von sich behaupten, dass sie sich für die Schwachen in der Gesellschaft stark machen. Das sind die SPD, die das seit Jahren sagt, die es im Namen hat, auch wenn wir davon überzeugt sind, dass sie es nicht tut. Das ist die Linke, die sich ja als Partei in dem Spektrum tatsächlich auch selber sieht. Also da gibt es mehrere Parteien und selbst die AfD behauptet ja, wir sind das Volk. Also ich glaube, dass das zu kurz gegriffen ist und am Ende ins Nichts führt und sich auch nicht von dem unterscheidet, was wir bislang gemacht haben. Aber ja, möglicherweise bin ich ja da auf dem Holzweg. Das wird sich zeigen. Danke. Hallo Stefan. Ja, genau, Fox, genau. Ich bin der Meinung, man sollte das einen Abend sich wirklich Zeit nehmen für diese Sache. Einmal Wahlanalyse und auf der anderen Seite, wie es weitergeht. Ich sehe halt wirklich, es wird verdammt schwer, sollten wir in Berlin das vergeigen oder sagen wir mal, mit ähnlichen Ergebnissen hinbekommen. Im September ist es, glaube ich. Dann denke ich mal, ist das schon eine Aussage in Bezug auf den Bundeswahlkampf. Hat auch, sagen wir mal, eine wenig Motivation für alle Piraten im ganzen Bund, wenn Berlin, sagen wir mal, nicht gerockt wird. Von dem her, und selbst wenn es nur 5% wären, dass es einfach so ist, es wird ein Problem. Und die Frage ist, wo wir hinsteuern. Man muss jetzt sagen, in den letzten 2 Jahren ist strukturell innerhalb der Partei viel passiert. Und das ist auch gut. Das haben wir alles soweit wieder in den Griff bekommen, dass es ruhig ist. Aber was mir aufgefallen ist, die AfD hat im letzten Jahr wirklich mit dieser Geschichte mit Lucke und Petri und hin und her ziemlich viel Aufsehen gehört und ziemlich viel Krach, aber ich weiß nicht, die liegen halt jetzt im zweistelligen Bereich und ich sehe auch momentan, dass wir Land verlieren an die FDP. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass dort Lindner das gar nicht so schlecht macht und einige Piraten natürlich ihre Netzthemen dort auch einbringen mittlerweile, wie ich in meiner Timeline so sehen kann. Also einige ehemaligen. Das wird irgendwie von Monat zu Monat schwerer. Ja, also den einen Punkt, den ich gerne aufmerken würde. Also zum einen hast du recht, wir brauchen da tatsächlich ein bisschen mehr Zeit als mal schnell zwischen Türen, um sich in Ruhe darüber zu unterhalten. Aber was du erwähnt hast, ist die FDP. Zur FDP fällt mir jedes Mal aufs Neue ein, dass mir vor 1,5 Jahren oder vor einem Jahr zig Journalisten von großen Medien gesagt haben, die FDP ist, die kommt nie wieder. Und heute feiert sie die Erfolge. Also wer in der Politik nach 3 oder 4 schlechten Wahlergebnissen sagt, seine Partei ist tot, der hat definitiv in der Politik halt einfach nicht genug Atem, um auch schwierige Zeiten durchzustehen. Ja, ich weiß, es ist im Augenblick Kacke und ja, es läuft nicht wirklich gut und es läuft in die falsche Richtung. Und ja, du hast recht, Berlin wird die nächste große Hürde sein für uns. Aber hey, aufgeben ist nicht. Also bleibt nur die Möglichkeit, sich hinzusetzen, zu überlegen, was haben wir falsch gemacht, was müssen wir anders machen, um wieder wahrgenommen zu werden und wieder Erfolge zu feiern. Aber wie gesagt, dafür hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit. Okay, jetzt der Drifter, der nächste, danach Tensor, danach Desur, wenn ich jetzt keinen übersehen habe. Außer, Moment, okay. Lass mich bitte kurz, bevor ich das vergesse, Astrid, gibt es von deiner Seite über die letzte Woche noch irgendwas nennenswert nachzutragen oder soll ich jetzt hier einfach mit der Liste weitermachen, wenn die Rednerliste schon so voll ist? Und Entschuldigung, Astrid, dass ich dir da so in die Karte gefahren bin. Wie sagt man? Egal. Das ist alles überhaupt nicht schlimm, habe ich ja jedes Verständnis für. Mach du mal jetzt erstmal die Rednerliste weiter, solange Segor da ist und Zeit hat. Mich können wir dann hinterher auch noch abfrühstücken. Danke. Gut, so, dann der Drifter. Hallo Bundesvorstand, ich habe einen digitalen Vorschlag. Er ist nicht exklusiv. Wenn er exklusiv werden würde, so wie ich mir das vorstelle, wäre es schön. Ich habe die Vorstellung, 10-15% aller Bundestags-, also Bundeswahlplakate, mit QR-Code auszustatten, aber jetzt nicht irgendwie nur am Rande, sondern wirklich im 2/3-Maß des Wahlplakates den QR-Code zu platzieren. Dahingehend sind die Möglichkeiten offen, was man dahinter verstecken kann. Man könnte zum Beispiel in eine Subline schreiben, Listenkandidat 1, oder eben, wenn es irgendeine WhatsApp-Gruppe gibt, dann versteckt man dahinter eben die Gruppe. Genau, das ist meine Idee für die Bundestagswahl. Und ich werde das Ganze noch als Antrag irgendwie ausformulieren, die Argumentation, warum es auch einen Impact könnte, einen medialen Impact, dass eine Partei dann eben daherkommt, die eben nur QR-Code-Wahlplakate ausspuckt. Also jetzt nicht, wie gesagt, 10-15% peile ich an für die Bundeswahlplakate. Das ist meine Idee und danke. Mach das mal, schick mir da mal was als Reminder. Ich finde die Idee gut. Danke. Okay. Jetzt wäre Tensor noch dran gewesen, der ist jetzt aber wieder weg. Dementsprechend bitte der Desur. Juhu, ich darf. Hi Stefan. Also folgendes, und zwar hätte ich eine Bitte an den Bundesvorstand. Es geht darum, ich würde gerne demnächst, also für die Leute, die mich nicht kennen, ich mache so ein bisschen was mit Social Media, ich würde gerne demnächst eine Umfrage in Sachen PR machen und ich hätte auch noch eine Bitte an den Bundesvorstand, dass wir vielleicht ein PR-Camp machen können, noch relativ bald. Weil wir brauchen einen stärkeren roten Faden, der sich so quasi so PR zieht. Das reicht nicht, wenn wir das auf Bundesebene erarbeiten. Es müssen auch alle Länder mitziehen. Es müssen alle mitmachen, weil alleine geht es nicht. Das habe ich jetzt durch verschiedene Sachen jetzt im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz gemerkt, zum Beispiel, also erstmal so viel dazu, was mir halt bei aufgefallen ist bei der FDP, war zum Beispiel bundesweite Unterstützung da im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz. Das sah folgendermaßen aus, dass sie zum Beispiel bei einem Video-Livestream auf Facebook hatten die 1400 Zuschauer. Der durchschnittliche Zahlen von den anderen waren 400 Zuschauer. Die haben das geflutet, die haben das unterstützt, die Kommentare, die hatten also die Hoheit. Deswegen sage ich das mit diesem, der ganze Bund und die ganzen Länder müssen zusammenarbeiten. So, aber nochmal, ums Wesentliche zurückzukommen. Einmal hätte ich eine Umfrage, da bräuchte ich Unterstützung vom Vorstand. Weiß ich nicht, ob ihr das machen wollt oder nicht. Des Weiteren ein PR-Camp, was könnte man denn da machen? Okay, die Umfrage können wir sicherlich machen, sollte kein Thema sein. Mein Vorschlag wäre, machen Pad auf, damit wir eine Basis haben, wo wir das zusammen erarbeiten können. Schreib deine Vorstellungen rein, schick uns das Pad und wir machen das miteinander fertig, sodass das Ganze dann auch verschickt werden kann. Ich habe da auf den ersten Blick Bedenken, dass sich das innerhalb unseres Vorstands darstellen lässt. Das zweite, ein entsprechendes Camp zum Thema PR zu machen, halte ich für eine gute Idee. Werde ich umgehend mit Olaf, Time Ludex und dem Rest der Crew mal besprechen, um das Ganze auf die Reihe zu bringen und einzutüten. Ich glaube, das sollten wir zeitnah machen. Was es auch wieder geben wird, ist ein Treffen der 1Vs und der Vollgas, weil ich glaube, dass wir da tatsächlich eine Möglichkeit haben, um einfach auch ein paar Strömungen einzufangen und, so wie du vorhin gesagt hast, den Weg dafür zu bereiten, dass wir in Zukunft gemeinsam agieren und auch Wahlkämpfende mehr unterstützen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. Aber grundsätzlich ja, beides dafür und lass uns machen. Zum PR-Camp noch. Also es wäre ein bisschen größer als nur Bundes-PR. Also ich würde auf jeden Fall auch die Landesverbände entsprechend auch einladen, das beziehungsweise oder mit dran teilhaben lassen. Hatte ich so interpretiert und verstanden. Ich würde da hergehen und würde auch tatsächlich explizit die 1Vs und Polgaps dazu auffordern, sich darum zu kümmern, dass das Camper entsprechend besetzt wird, sodass das Ganze auch Hand und Fuß bekommt. Okay, danke, das war's von mir. Super, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du mir irgendwann die nächsten Tage eine kurze Mail mit dem Reminder an das Camp schicken, damit ich das definitiv nicht irgendwie vergesse? Ja, mache ich. Danke. Okay, Leute, seid mir nicht böse, ich glaube, ich würde gerne essen. Ich glaube, die wichtigsten... Zu Angst vor meiner Frage, Sekor, und nee, darum, dass wir jetzt essen oder so. Okay, dann schieß los, du warst noch da. Planet war vorhin schon und Bam Bam kam jetzt erst. Also, dann schieß los. Sekor, hast du eigentlich wahrgenommen, dass der KV Altenkirchen hier in Rheinland-Pfalz ein super Ergebnis mit einer klassisch reinen sozialen Politik von 3% gemacht hat, ja, wo auch die Leute gesagt haben, ja, ihr müsst euch viel mehr sozial geben, digital, transparent und so. Das ist das Ding, was die Piraten stark macht. Hast du das in irgendeiner Form wahrgenommen? Ich meine, in der Rheinzeitung wurde ja auch dann der Hans-Peter König auch dementsprechend gefragt und so weiter, warum er so Erfolg erzielt hat. Oder interessiert dich das nicht mehr, weil du eh auf der FDP-Linie bist? Also du hast ja eben gerade gesagt, liberal ist die Zukunft und neoliberal, alles andere. Wir jetzt lass ihn mal antworten. Du hast mir eine Frage gestellt, ich würde gerne antworten. Nein, ich glaube, es ist nicht wirklich sinnvoll, mir zu unterstellen, ich wäre auf FDP-Linie. Für mich ist die FDP ein verlogener Haufen Steigbügelhalter für den Machterhaltungstrieb der anderen Parteien. Also wer mir etwas derartiges gestellt, kennt mich halt nicht. Ist okay, kann ich mit leben. Nein, es geht nicht um liberal oder neoliberal, sondern mir geht es tatsächlich darum, wo ist der Kern der Piratenpartei? Und ich glaube, der Kern der Piratenpartei ist halt eben keine soziale Partei, sondern wir sind im Internet geboren. Wir sind das Ergebnis eines Blogposts, wenn man es genau betrachtet. Wir sind das Ergebnis einer Durchsuchungsaktion gegen Betreiber von Servern. Das war die Grundlage, das war die Zündung der Piratenpartei. Und möglicherweise ist genau das, was uns von anderen Parteien unterscheidet. Und vielleicht ist das auch der Kern, um den es geht. Aber ja, wie gesagt, ich würde mir dazu gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen und auch noch ein paar Punkte zu analysieren, die in den letzten Tagen so waren. Asoziale Ziele, habe ich dich da richtig verstanden? Nein, diskutiert. Wenn man nicht sozial ist, was ist man dann? Bitte Definition, du bist ja ein intelligenter Mensch, genauso wie ich. Nicht Paul, der immerhin so nicht. Auch, nee. Auch MCE ist. Okay, die Diskussion führt bitte ohne mich. Ja, darf ich Nein, erst ist der Planet Fox dran. Ah ja, nochmal nur fürs Protokoll. Paul. Ja, ja, ich habe doch gesagt. Moment, du warst auf Astrid. Ja, der Siko soll schauen, dass er weiterkommt endlich. Von dem her, der soll Bam Bam, soll Siko noch befragen und dann soll er zum Essen, sonst wird's kalt und dann kriegen wir alle Ärger. Danke. Bam Bam. Okay, also ich wollte mal sagen, also es ist im Augenblick aus meiner Sicht so, dass dieses Boot überhaupt erst ganz langsam wieder Fahrt aufnimmt, ja. Und ich möchte mich an alle richten, die hier Parteiarbeit leisten. Zieht euch so ein bisschen Scheuklappen an und zieht einfach die Sachen durch. Das ist jetzt so eine Durststrecke, die war schon länger, die wird auch noch ein bisschen gehen, aber das nimmt schon wieder Fahrt auf. Und falls euch noch Durchhalteparolen einfallen, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt und jetzt schicken wir den Seko als erstes mal essen. Alles klar, danke. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns. Ja, ciao. Guten Appetit. Jo. Danke. So, Denne, dann Sekor out. Dann jetzt Planet Fox. Ansonsten nochmal kurz fürs Protokoll. Paul, das war gerade eben massive gelbe Karte. Sowas nochmal von deiner Seite mit dieser Art von Unterstellungen und es gibt hier mal mindestens Mute für eine Sitzung. Da bin ich als Moderator ganz, ganz pissig, wenn man sowas macht. So, also Planet Fox. Hallo Astrid. Gibt es von dir Planungen, dass du auch nach diesem Jahr weiter kandidierst und den Bundeswahlkampf auf Bundesebene mitgestaltest? Oder ist es so, dass du nach dieser einen Phase, wie du sagst, okay, das war jetzt ein Jahr Party, von dem her viel Arbeit gehabt, ich ziehe mich dann erstmal nochmal zurück, mache mehr in Erlangen, wobei du ja dort ja auch jetzt noch immer weitermachst. Ich weiß gar nicht, wie du es schaffst alles. Also in Erlangen, das läuft sehr auf Sparflamme. Ich gucke halt mit rein, wann immer ich kann. Wir planen jetzt auch Infostände wieder. Planungen fürs Weitermachen. Der Punkt ist, dass ich beruflich jetzt mal dann auch sehen muss, wie es im nächsten Jahr dann weitergeht. Von daher muss ich an der Stelle so ein bisschen gucken. Grundsätzlich würde ich gerne weitermachen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es kann. Okay, so, dann der nächste auf der Liste ist Bambo, ist das ein immer noch oder ein schon wieder? Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, ich höre erstmal nicht, dann verschieben wir das auch hinten. Als nächstes Imperator Furiosa. Ja, hallo. Ich habe leider ist Astrid die Falsche aus dem Bufo als Adressatin für dieses Thema. Ich habe die generelle Frage, wann beginnen wir mal Fehler aufzuarbeiten? Also da geht es nicht darum, wer oder ob das jetzt der richtige Kandidat oder sonst was war oder der falsche Vorstand. Das ist gar nicht der Punkt, sondern dass man sich einfach darüber auseinandersetzt, wo sind strategische Fehler gemacht worden, wie, wann, wo, mehr oder weniger und was. Der nächste Punkt, der da gleich mit dir zusammenhängt, ist, werden wir irgendwann mal in die Nähe einer Strategie bekommen, die diesen Namen auch verdient. Also Strategie ist zum Beispiel nicht, drei Themen über Lyme Survey abzustimmen, die man gerne behandelt haben möchte, die man gerne als wichtig ansehen möchte und auch nicht irgendeine Aktion ins Leben zu rufen, siehe Stopp VDS, egal wie die geworden ist. Das ist keine Strategie. Also ich habe in dieser Partei noch bis auf den Wahlkampf eigentlich Berlin 2011 kaum oder kein strategisches Denken erlebt. Und das Problem ist, dass wir halt auch, also wer sich ein bisschen mit der Materie befasst oder auskennt, weiß, dass er im Prinzip von Wahl zu Wahl für die Tonne arbeitet. Und dass wir von Wahl zu Wahl gehetzt werden und solche Diskussionen eigentlich immer abgewürgen mit, nee, jetzt ist Wahl. So geht's aber nicht weiter. Also wir gehen stringent auf die 0,2% zu. Und das sind einfach Fragen, die ich auch für mich geklärt haben möchte, weil die entscheiden auch über mein Weitermachen in der Partei. Fehler aufarbeiten. Du meinst jetzt über eine längere Strecke rückwärts, nicht bezüglich dessen, was wir jetzt am Wochenende erleben durften, ne? Genau. Also generell, dass man zum Beispiel auch, wenn Aktionen schiefgehen, wenn Wahlkämpfe total schiefgehen, dass man einfach mal eine Fehleranalyse macht. Ja. Gehört zu den Sachen, die ich gerne machen möchte. Das Problem ist, dass tatsächlich auch das Wann, weil meine Zeit ein bisschen begrenzt ist. Ich habe heute schon mal so ein bisschen angefangen, einfach mit Leuten zu reden. Dann habe ich jetzt so nicht so hundertprozentig ein Bild vor mir, wie du dir das Wie vorstellst, aber prinzipiell gesehen müssen wir das dann ja auch so machen, wie wir es am besten können. Es ist ja so, nächsten Montag werden wir uns sicherlich erstmal über das, was schiefgelaufen ist, jetzt also für die Wahlen, die letzten beiden Wochenenden waren. Darüber werden wir uns mit Sicherheit unterhalten. Und das Fehler aufarbeiten, als so einen allgemeinen Mumble wie hier jetzt im dicken Engel, halte ich persönlich für eine Sache, das wird schief gehen, weil da auch ich 5 Piraten, 7 Meinungen, weißt du. Von daher bin ich da jetzt echt am dran rum überlegen. Ich habe deine Frage auf Twitter ja durchaus auch gesehen, ne? Und ich denke gerade drüber nach, wie man das am vernünftigsten wuppen kann, dass man das da auch ein bisschen geordneter machen kann. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Strategie. Wenn wir da eine vernünftige Methode finden, kann man da nämlich dann auch schon mal ein Stück Strategie mit rausziehen. Soweit bin ich bis jetzt. Ich hoffe, dass dir das fürs Erste reicht, weil, wie gesagt, weiter bin ich noch nicht. Okay, danke, das reicht mir, das muss mir auch reichen. Ich möchte nur noch anmerken, es reicht nicht, wenn du sagst, du möchtest das machen. Dass du das machen möchtest, weiß ich. Das ist eine Sache, die muss eigentlich von der gesamten, vom Bufo ausgehen, vom gesamten Bufo. Und nicht über dieses weiter so und es ist weiter so. Ja, das ist, also ich sehe das Problem. Dass du das machst, ist gut. Es gibt auch noch andere Leute in der Partei, die das machen. Einzelpersonen. Ist super und versandet jedes Mal. Wir brauchen da wirklich nicht von oben, aber auch unterstützt durch den Bufo so eine Analyse mal. Und wenn das nicht kommt, dann wird es immer so weitergehen. Ja, da hast du schon recht. Tust du mir mal einen Gefallen und schubst mir eine Mail einfach gerne stichwortartig mit so ein bisschen Denkhilfen rüber. Also so ein bisschen einfach auch Vorschläge, was immer dir einfällt. Weil das wäre dann schon ganz gut, wenn ich das kriegen könnte. Ja, aus meiner Sicht, klar, kann ich machen. Danke. So, jetzt ist der Nächste in der Reihenfolge nochmal Paul. Ja, ich mach's kurz und knapp. Esmeralda, hast du denn mitbekommen, dass eben Altenkirchen da mit 3% wegen sozialer Politik, sozial, transparent, digital, einen Riesenerfolg erzielt hat? Oder ist das jetzt auch so, dass du Sekos Meinung voll und ganz teilst und das eher uninteressant ist? Und wie würdest du da auch sehen, wie der Landesverband in Zusatzfrage Rheinland-Pfalz, in Koblenz gearbeitet hat, der ja uns auch keine Wahlplakate geschickt hat, vom Bund hatten wir auch wenig Unterstützung. Ist das irgendwo bei euch angekommen oder ist das auch weniger von Interesse? Also das Ergebnis ist mir durchaus bekannt, das habe ich mitgekriegt. Das schwirrte auf Twitter vor meinem Auge vorbei. Was jetzt Unterstützung anbelangt aus dem Landesverband Rheinland-Pfalz, wenn ihr da Schwierigkeiten miteinander habt und eventuell auch jemanden braucht, um wieder vernünftig ins Gespräch zu kommen, dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das vernünftig hinkriegen. Und ansonsten verstehe ich jetzt die Frage nicht, bist du jetzt der Ansicht, dass wir im Prinzip auf Bundesebene dieselbe Strategie fahren sollten, wie ihr das in eurem KV gemacht habt? Genau die richtige Schlussfolgerung, weil ich ja auch selber vor 3 Jahren bei der Bundestagswahl auch weit über 2% bekommen habe. Ne, ich habe ja auch mal für den Bundesvorstand kandidiert, aber ich glaube, das weißt du gar nicht. Ne, und gerade auch da sozial, und diese Frage wurde mir jetzt auch gestellt, wo ist das jetzt Soziale in eurer Partei? Super, dass das digital und transparent ist und so weiter. Ne, auch das IFG, ne, Informationsfreiheitsgesetz, da haben wir ja einiges gemacht und so weiter, haben wir ja einige Projekte hier auch verhindert im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wir haben ja aus dem Bundespräsidialamt auch jetzt angeschrieben und so weiter, um einige Leute auch das Bundesverdienstkreuz abzunehmen, die, was hier keine andere Partei gemacht hat. Und wo man sagt, da sind Millionen verloren gegangen für die ganze Bevölkerung in Rheinland-Pfalz. Und Flüchtlingsproblem ist ja eigentlich ein eher unwichtigeres Thema, wenn man sieht, wie viele Millionen eben in diesen Gräbern Nürburgring. Paul, kannst du mal zum Ende der Frage kommen? Hey, das war ja nur eine Antwort. Sie hat Frage gestellt, ob sie meint, ob unsere Strategie, die wir im nördlichen Rheinland-Pfalz fahren, übernommen werden sollte. Ja, aber das hätte man auch mit einem 5-Wörter-Satz machen können. Und tatsächlich, ich habe hier noch 5 Wörter in der Rednerliste. Ja, auch viel länger. Ihr redet doch 1000 Mal länger wie ich. Leute, jetzt lasst es mal. Okay, auf jeden Fall vielen Dank. Ich habe deine Ansicht zur Kenntnis genommen. So, Michael. Freut mich zu hören. Ja, kurz noch eine Vorbemerkung zu der Strategiediskussion. Einerseits klar notwendig, andererseits krankt die ja immer daran, dass sich alle befähigt halten, über Strategie zu reden. Und wenn es dann tatsächlich passiert, vertritt jeder die Thesen, die er schon seit jeher vertritt und meinte, das müsste nun endlich mal gemacht werden. bin also etwas skeptisch, was dabei herauskommt. Zur eigentlichen Frage. Wer ist denn im Bundesvorstand zuständig, jetzt den BEO auf den Weg zu bringen? Also im Moment haben sich das auf die Fahnen geschrieben, Carsten und ich. Okay, dankeschön. Okay, dann next up ist der Bambam nochmal. Ja, zu der Strategiediskussion wollte ich auch noch was sagen. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass wir noch versuchen, ziemlich viele Sachen mit kleinen Schwärmen zu lösen. Und ich habe den Eindruck, dass sie zu homogen geworden sind, um wirklich mit Schwarmintelligenz arbeiten zu können oder mit ähnlichen Strategien. Das ist ein bisschen provokant, aber ich glaube, die sind nicht mehr heterogen genug. Wir sind sowieso irgendwie so eine Gruppe von Nerds geworden und wir haben eine viel zu niedrige Beteiligung von Frauen, die überhaupt nicht den Bevölkerungsquerschnitt repräsentiert. Das ist auch sehr, sehr schade. Und dann hätte ich als letztes, das war jetzt so mein Kommentar dazu, hätte ich als letztes nochmal die Frage, wann wird denn da wo eine Strategiediskussion geführt und kann man da teilhaben? Ja, also den Anfang werden wir wohl nächsten Montag machen. Und da gehe ich von aus, weil das hat Seko eben ja schon gesagt. Und dann werden wir auch nächsten Montag sehen, inwiefern wir das dann weiterführen möchten, müssen. Und das werden wir dann hier wahrscheinlich auch gemeinsam entscheiden. Ah, da war ich wohl gerade meinen Kaffee holen. Okay, danke. Bitte. So, next one ist der Bestenfalls. Namen zusammen. Es ging ja heute so ein bisschen um Wahlen und Analysen und so. Da würde ich gerne 2 bis 3 Gedanken loswerden. Also eigentlich müssten wir eine AG Geflüchtete einrichten. Das wäre, glaube ich, anhand des Wahlergebnisses recht sinnvoll, weil aktuelle Themen tatsächlich das Kurzzeitgedächtnis der Wähler anspricht. Nach meinem Verständnis gibt es schon, oder nach meinem Wissen gibt es schon die AG Integration. Arbeitet die noch? Habe ich jetzt im Moment nicht auf dem Schirm. Das war auch eine rhetorische Frage. Also letztendlich glaube ich, wenn man so ein bisschen das Wahlergebnis analysieren möchte, dann ist es tatsächlich so, dass eben die Presse und die Politik es geschafft hat, Thema Geflüchtete wirklich das Thema waren. Also da hat unglaublich viel Bewegung stattgefunden. Und da wäre es eigentlich schön gewesen, wenn wir da auch in dieser Geschichte mehr Antworten hätten. Okay, da war jetzt keine Frage für mich drin, ne? Ich glaube auch nicht erstmal. Dann gehen wir weiter mit Hajo. Moin, ich hoffe, man hört mich ganz gut. Ich wollte mal fragen, ob es im Bund irgendwie eine Person gibt, die als Kontakt- und Vernetzungsperson mit den ganzen anderen netzpolitischen Organisationen arbeitet. Also CCC, Freifunker oder die ganzen netzpolitischen Blogger. Es sind doch irgendwo da die größtenteils die gleichen Ziele. Da muss man es doch irgendwie schaffen, zusammenzuarbeiten und dass nicht sowas passiert wie letzte Woche mit Netzpolitik.org. Und wenn es irgendwie nur dazu da ist, von den Piraten mal wieder den ersten Schritt aufeinander zuzugehen. Also das würde, denke ich, wäre sinnvoll. Jo, das wäre es auch. Wir haben grundsätzlich ja hier und da Beauftragte. Ne? Ich werde jetzt dann auch mal da über die Liste gehen und mal gucken, wer da, sich da überhaupt noch zurückmeldet. Und dann entsprechend mal schauen, ob wir da nicht andere Leute gewinnen können, die vielleicht auch ein bisschen motivierter sind. Also ich habe das ein paar Jahre lang gemacht, Deko mich gefeuert hat, diesen Job, den er eben beschrieben hat. Ja, danke fürs Reinreden. So, die Rednerliste sagt jetzt was? Die Rednerliste sagt bla. Oh, wirklich? Ja, kurze Wahlanalyse. Also in Sachsen-Anhalt war das Ergebnis ja katastrophal, da sind wir nämlich nicht angetreten. In Baden-Württemberg waren wir, ich glaube, nicht mal von 30, von 70 Wahlkreisen Kandidaten am Start. Das heißt, dementsprechend ist das Ergebnis, das konnte da wohl schlecht sein. Und Rheinland-Pfalz, ja, ist halt so. Aber wenn dann kann man, wenn man überhaupt was analysieren könnte, dann nur für Rheinland-Pfalz. Weil bei den anderen beiden Bundesländern ist die Sache ja relativ klar. Und da ist halt die Frage, ob es bei einem Wahlergebnis, das wir haben, überhaupt reicht, sowas wie eine Wahlanalyse zu machen. Ja, ob da überhaupt irgendwas Messbares rauskommt oder einfach nur was Subjektives. Tatsache ist, wir kommen nicht vor. Tatsache ist auch, wer Protest wählt, wählt nicht uns, sondern irgendwelche anderen. Und wir haben halt auch genau das gleiche Problem wie die SPD oder die Linken. Wir haben einfach Glaubwürdigkeit verloren. Und wir sind nicht mehr authentisch. Das ist meiner Meinung nach das Problem und das war meine Wahlanalyse. Dankeschön, zur Kenntnis genommen. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Ich habe Kleine Fox und Michael noch hier. Habt ihr beide noch was oder seid ihr geblieben? Ich hab was. Mama. Also zu dem, wie das ist, ob die Piraten da im Freifunk vernetzt ist oder bei den Flüchtlingen oder so. Zu den Flüchtlingen kann ich jetzt nur sagen, aus meiner Sicht tun. Irgendwo helfen in der Flüchtlingshilfe oder wie auch immer. Da kann man auch mal so, also nicht in Front laufen, wir sind von den Piraten, wir helfen jetzt, sondern man kann da auch so helfen und das ergibt sich. Lernt neue Leute kennen, ist beste Sache in Bezug auf Kommunalpolitik in der Zukunft von dem her, weil man Menschen kennt, kann sich hier vernetzen, ist besser wie auf Facebook irgendeine PR zu machen. Freifunk würde ich jetzt sagen, dass dort in vielen Bereichen eigentlich Freifunk ganz gut läuft, also wie zum Beispiel in München da in Gauting, was der Kalle da macht, wie im Saarland, die Saarländer sind da auch ganz erfolgreich. Von dem her, das läuft schon. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass es in diesen Bereichen Schwierigkeiten gibt. Es gibt auch in Passau den BIM, der viel macht in der Flüchtlingshilfe und sowas. Also wir sind da schon ganz gut aufgestellt. Ich weiß jetzt nicht, was eine weitere AG da jetzt nochmal helfen könnte von außen oder sowas. Ich glaube, dass wir eigentlich dort nicht schlecht aufgestellt sind bei diesem Thema. Von dem her, weil wir auch, wie ich das jetzt sehe, aber ich kann es halt nicht beurteilen auf Bundesebene, wie das ist. Das war jetzt ein Statement. Okay, dann PR. Um das eben nochmal als Frage formulieren. Heißt das, dass ihr euch jetzt tatsächlich vom Bundesvorstand, also auf Bundesebene, bei keiner der NGOs über ein Jahr lang gemeldet habt? Ist das so die Realität? Nein, ist es nicht, weil durchaus Leute sich da drum gekümmert haben. Nur das war nicht ich und das ist jetzt auch tatsächlich nicht mein Bereich. Also von da kann ich da keine genauen Auskünfte geben im Moment. Denn bestenfalls. Das geht jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen an der Bundesvorstandssprechstunde vorbei. Aber was der junge Herr eben gesagt hat, da würde ich gerne zwei Sätze zu sagen. Was die Flüchtlings- oder was die Politik oder beziehungsweise es geht um Öffentlichkeitsarbeit, was die Geflüchteten betrifft. Und da sollten die Piraten auch eine Stellungnahme zu haben, beziehungsweise eine Stellungnahme veröffentlichen können. Und das fehlt so ein bisschen nach meinem Eindruck. Also das private Engagement, was Piraten betrifft, ohne Worte, ist wichtig, ist toll. Das liest keiner. Und damit weiß auch keiner, was wir wollen. Und ich finde das schon wichtig und das meinte ich so in Sachen AG Flüchtlingspolitik oder Geflüchtete, dass man einfach in die Öffentlichkeit kommt. Das fehlt uns einfach. Das ist schlichtweg so. Darf ich da kurz darauf antworten? Bitte. Wir haben das Problem in der Öffentlichkeitsarbeit, dass es dafür ja Themenbeauftragte gibt. Nun ist es so, dass die bisherige Themenbeauftragte sehr viel zu tun hat und in der letzten Zeit im Prinzip thematisch nichts dazu gemacht hat. Ein eventuell neuer oder zukünftiger Themenbeauftragter müsste dann noch eingearbeitet werden. Es ist so, dass die alle miteinander sprechen, es aber aktuell nichts gibt, was man uns für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellt. Das heißt, wir können ja nicht einfach irgendwas schreiben, sondern wir müssen die Dinge schreiben, die Hand und Fuß haben. Und im Augenblick steht uns da leider ein entsprechender Themenbeauftragter zur Verfügung. Ich würde gerne zu dem noch einen Satz sagen. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Das war auch eben kein Vorwurf in Sachen Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit, sondern das war wirklich eine Initiative eigentlich, um zu sagen, hey Leute, wir brauchen eigentlich eine Gruppe, die sich um dieses Thema kümmert, damit die Öffentlichkeitsarbeit Stoff bekommt. Genau das ist der Hintergrund. Ja, bin ich sofort dabei. So, ich muss mal kurz rein. Ah, jetzt ist eh niemand am Mikro, passt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Es gab da jetzt eine Frage vorher im Dingens, im Dicker Engelpad, die dann auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Deswegen lese ich die vor, bevor ich das dann vergesse, weil ich sie nicht mehr vor Augen habe. Die Frage war von Köhli. Könnt ihr euch vorstellen, zum Thema Flüchtlinge eine Basisbefragung durchzuführen? Die Frage ist ein bisschen kurz. Ich weiß nicht genau, was sie, was genau dabei rumkommt. Ich stelle sie jetzt aber trotzdem mal. Astrid, weißt du zufälligerweise, worum es geht bei der Frage? In nicht blassesten Schimmer eine Ahnung. Der Punkt ist, ich kann mir eigentlich immer vorstellen, Umfragen zu machen, weil ich sehr viel auch davon halte, mir möglichst viel Feedback aus der Basis zu holen. Die Frage wäre dann halt an Köhli, wie soll sich das gestalten? Und nachdem ich das nicht weiß und nicht weiß, worauf er raus will, ist die Beantwortung dieser Frage jetzt im Prinzip ja, aber erstmal muss ich sehen, worum es geht. Jo. So, es wird ruhiger am Mikro. Ja, kommt nur, ich weiß nicht. Oder nur selten. Doch. Oh, haha, der Steffen Jung ist da. Ja, guten Abend. Ich habe eine ganz grobe Frage mit einer kurzen Anmerkung. Ich habe jetzt gemerkt in der letzten Zeit, bei all den Sachen, was ich jetzt gerade zugehört, wir müssten hier, wir müssten da, wir müssten dort was machen, wir brauchen eine Strategie, wir brauchen da. Ich denke, wir brauchen erstmal aus meiner Sicht mehr Mitglieder. Wir bräuchten weniger Streit untereinander, wenn einer was macht und was vorschlägt und wir nehmen uns dann auseinander. Was hat denn der Bundesvorstand vor, um zum Beispiel mehr Mitglieder zu gewinnen oder die Untergliederungen, die Landesverbände bei der Mitgliedergewinnung zu unterstützen, um es attraktiver zu gestalten? Das kann ich dir jetzt im Moment tatsächlich nicht sagen, weil wir tatsächlich nicht zu allem irgendwelche Pläne haben. Prinzipiell gesehen ist es tatsächlich so, dass ich es auch ein bisschen anders sehe als du, Steffen. Ich denke, wir sollten jetzt tatsächlich erstmal wirklich tief durchatmen, ein bisschen Abstand nehmen, von außen drauf gucken und auch ein bisschen Linie reinbringen. Dazu einfach mal einen kurzen Exkurs. Ich war an diesem Wochenende tatsächlich bei meinen Eltern, die hatten nämlich Geburtstag. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, ja, sie findet die Piraten an sich unheimlich gut. Das einzige Problem, was sie hat, ist, dass sie einfach es nicht als fassbar, als greifbar empfindet, wofür wir eigentlich stehen, was wir eigentlich machen, wer wir eigentlich sind. Und ich denke, das ist was eine echte Aufgabe, und eine wichtige Aufgabe, dass wir das mal tatsächlich so rausarbeiten, dass das auch nach außen sichtbar wird. Wisst ihr, es ist so, dass ich immer ganz gerne auf Leute höre, die eben nicht im Internet, in sozialen Netzwerken unterwegs sind, sondern tatsächlich auch einfach nur im realen Leben sich bewegen. Und dann auch so eine Art Blick von außen auf uns haben. Und da denke ich, wäre es schon wichtig, dass wir tatsächlich auch mal so ein bisschen einen Eindruck nach außen vermitteln, also nach auch außerhalb dieses Internet, dass die Leute tatsächlich das, wofür wir stehen und wer wir sind, auch wahrnehmen können. Das wäre für mich jetzt im Moment eigentlich mit eines der ersten Dinge, die ich gerne machen würde, was ich allerdings nicht in Eigenregie und alleine und ohne euch machen würde, das ist klar. Mitglieder anwerben ist sicherlich wichtig und sollte man auch tun. Vom Bundesvorstand her halte ich es aber für falsch, nach unten zu gehen, weil Mitglieder kommen eigentlich eher tatsächlich über die örtlichen Verbände. Sprich, da sind dann tatsächlich Kreisverbände sehr, sehr gefragt. Aber denen helfe ich natürlich auch sehr gerne, wo immer ich kann, beim Entwickeln von Ideen. Nur im Moment selber habe ich keine. Also das im Moment bin ich auch noch ein bisschen am Verarbeiten, weil das war schon ziemlich heftig jetzt hier dieses Wochenende, ne? So, dann Fulleren, dann würde ich gern selber was sagen, dann Ocean. Ich möchte zu den schwer fassbaren Inhalten mal etwas Prinzipielles anmerken. Ich glaube, fordern, wenn man jedes Mal, wenn man nach einer Position der Piratenpartei sucht, erstmal für zum Beispiel bei einer Landtagswahl das Grundsatzprogramm vom Bund, das Parteiprogramm vom Bund, das Wahlprogramm vom Bund, das Grundsatzprogramm vom Bundesland, das Parteiprogramm vom Bundesland und dann noch das Wahlprogramm vom Bundesland angucken muss, um zu wissen, wofür die Partei steht. Und ich vermisse sehr etwas, wie das augenblicklich kommt. Bitte in den Pet-Chat, nicht in den Mumble-Chat, da finde ich das nämlich nicht. Ich sehe da nichts. Ich habe leider den Pet-Link nicht. Ich bin auf dem Weg. Danke. Wenigstens sowas als Suchfunktion, wo man eben dann die Informationen aus zahlreichen Programmen zusammengesucht kriegt. Dass wir wenigstens mal sowas irgendwo etablieren. Gut, ich warte noch auf den Link und gucke mir das dann aber auf jeden Fall mit Verstand an. So, Link ist jetzt auch im Pet-Chat. Ja, ich sehe es, ich bin glücklich. Alles klar, ich gucke mir den dann nachher durch, ne? Okay. Du, Pet-Link-Baum kommt gleich. Genau, meine Frage. Astrid, gerade auch Stichwort Wahlkämpfe, Nachbesprechung. Ist da schon was in Planung bezüglich Marina Kassel 16.1? Bisher noch nicht, nee. Denkt ihr, ihr kriegt das hin noch vor Berlin? Das wäre vielleicht nicht das Dürfste. Och, ja. Nein, jetzt im Ernst, das werden wir schon hinkriegen, denke ich. Das wäre auch relativ wichtig, dass wir uns da relativ bald mal wieder alle sehen. Das ist auch durchaus möglich, dass da im Hintergrund schon jemand am Arbeiten ist und nur noch nichts davon erzählt hat. Also da weiß ich halt im Moment nichts. Guti, wir hatten das die letzten Jahre immer gemacht. Ich weiß das gar nicht mehr. Volker? Stimmt. Also Volker hat da immer sehr viel gemacht. Gut, dann weiß ich, wen ich ansprechen kann. Danke, hatte ich voll vergessen. So, jetzt Ocean. Wir waren gestern, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Bereich waren wir auch hier im Mampel. Da ging es halt auch um das Thema, welche Position vertritt die Piratenpartei eigentlich. Und wir haben dann also auch diskutiert, warum wir mit den Wahlen so immer weiter absacken, etc. pp. Und ich habe ja früher mal so ein bisschen auch in der Werbung gearbeitet. Ich denke, meine Anregung war folgendes, dass man sich wirklich erstmal um die, sag mir mal so, um Themen kümmert, die Menschen beschäftigt und dann auch da Antworten drauf gibt. Und damit man wahrgenommen wird, sollten wir wirklich mal uns überlegen, ob wir nicht wirklich Profis da mal ransetzen, die uns mal erklären, wie man an die Bevölkerung wieder rankommt. Das war so meine Idee. Also habe ich mir das auch im Nachhinein so überlegt. Und ich denke, dass das eigentlich eine wichtige Geschichte ist. Denn wenn man mich anspricht, ich kann nicht mehr sagen, wofür die Piraten stehen. Jedenfalls nicht bei den anstehenden Problemen. Ja, prinzipiell gesehen gute Idee. Das Problem ist, dass Profis Geld kosten. Das gehört zu den Ressourcen, die wir momentan sehr knapp haben. Aber natürlich, klar. Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn das Geld auf gut angelegt wird und würde dann uns zum Beispiel auch mal wieder Geld bringen, dass wir über die 1%-Hürde kommen. Ja, also ich nehme es auf jeden Fall auf. Gucken wir, was wir machen können. Ne? Naja, vor allen Dingen, was mich auch noch stört hier ist, wir haben also sehr viele interessante soziale Antworten auf soziale Probleme und auch auf wirtschaftliche Probleme. Und da habe ich auch das Gefühl, dass die Partei, also oder Teile der Partei, das überhaupt nicht wahrnehmen wollen. Ich meine speziell den sozialen Bereich. Ja, Das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die eigentlich in permanenter Diskussion sind, so innerparteilich. Ja, zum Beispiel der Bekannte von mir, der Schulim, der hat da mal einen Vorschlag gemacht und hat sich auch dabei überlegt, ja, welches Thema können zum Beispiel andere Parteien nicht adaptieren? Und da hat er auch so ein paar Vorschläge gemacht und da, das wird jedes Mal, habe ich so den Eindruck, überhaupt nicht wahrgenommen. Ich muss noch mal kurz moderatormäßig eingreifen, damit ihr mir hier nicht ins Zwiegespräch verfallt. Ich würde gerne auf jeden Fall noch so Leica dran nehmen. Wenn danach dann niemand mir unbedingt was sagen möchte, dürft ihr das gerne dann fortführen, falls ihr daran noch Interesse habt. So Leica, schieß los. Also nicht weiblich, tut mir leid. Fullerin hat vorhin was Richtiges gesagt. Wir sind so breit gefächert. Ich glaube, da sehen wir selber nicht mehr durch, muss ich mal leider so sagen. Warum nicht auf die Themen begrenzen, die wir eigentlich mal früher mal für uns gefunden hatten. Und es ist natürlich schön, wenn man die Piraten im Branchenbuch nennen würde und da unter zwei, drei Aspekten, mit zwei Rubriken, wenn wir da unter R wie Refugis auftauchen, das nimmt uns keine Sau ab. Da, jetzt nicht mehr. Das Ding ist gelaufen, denke ich mal. Deswegen aber meine Frage an dich, Astrid, was hast du denn nun deiner Mutter gesagt? Wofür stehen wir denn? Meine Mutter habe ich gesagt, dass wir vor allen Dingen dafür stehen, dass die Möglichkeiten, die wir eben auch durch, es heißt immer so schön, Digitalisierung dieser Welt, ich mag den Ausdruck nicht, dadurch, dass es ein Internet gibt und dass man damit so unheimlich viel machen kann, dass wir dafür stehen, dass wir aufpassen, dass das eben zum Nutzen der Menschen genutzt wird und eben nicht gegen Menschen eingesetzt wird. Das ist, glaube ich, auch der ganz einfache, runtergebrochene Grundtenor, der ganz unten drunter liegt, weil es auch tatsächlich so ist, also um den Gesprächszusammenhang vielleicht auch nochmal kurz zu sagen, wir hatten uns da nämlich durchaus auch über die AfD unterhalten und so weiter und so fort und auch darüber, wie leicht das zu missbrauchen ist und sich dann praktisch gegen die Menschen richtet. Von daher habe ich ihr das dann so erklärt. Und also meine Eltern finden das gut. Dazu muss man dann wissen, dass meine Mutter 83 ist und mein Vater 85. Und die sind eigentlich sehr froh, dass es Menschen gibt, die sich mit dieser Technik zumindest so weit auskennen, dass sie verhindern können, dass es tatsächlich eben nicht zum Nutzen, sondern gegen die Menschen benutzt wird, die Technik an sich. Ich bedanke mich, absolut. Gerne. So, jetzt der Piratos. Ja, hallo. Ich hätte ein Statement und eine Frage am Schluss. Mein Statement, ich glaube, man kann Wahlen nur gewinnen, wenn man auf die Ängste der Menschen Antworten hat oder Antworten hat, die die Ängste der Menschen in irgendeiner Art bekämpfen. Und ich glaube, es macht um Sinn, zu versuchen, den Menschen Ängste zu erzeugen, die sie noch nicht haben, um dann eine Antwort darauf zu haben. Und ich glaube, das ist unser Dilemma. Die Menschen haben einfach nicht die Angst, die wir bräuchten, damit unsere Lösungen auch sozusagen in Wahlerfolgen sich niederschlagen. Von daher wäre es schon zwingend zu raten, sich erstmal anzugucken, welche Ängste die Menschen haben, um darauf Antworten zu finden. Ansonsten werden wir wahrscheinlich wirklich unter 1% bleiben. Die Ängste ändern sich ständig. Jetzt haben wir gesehen, dass die AfD wunderbar die Ängste der Menschen angezapft hat und dadurch Wahlerfolge hatte. Das ist unser Erfolg auch gewesen, als wir Protestpartei waren. Da hatten die Leute halt Angst, dass die etablierten Parteien irgendwie nicht ausreichen. Und ich glaube, das ist die typische Reaktion eines Protestwählers. Also von daher, es wird schwierig, glaube ich, in den Themen, die wir so als Kernthemen hier, oder nicht wir, aber hier der Bufo als Kernthemen ausgeben, genug Potenzial zu finden, damit Menschen nicht aus Angst heraus wählen, sondern aus irgendwelchen anderen Überzeugungen, die wir vielleicht hier als Piraten selber haben. Und meine Frage grundsätzlich, gibt es schon einen Termin für den Wahlparteitag? Denn also, wenn ich das richtig mir erinnere, ging es darum, die irgendwie in den Anfang der Sommerferien zu legen. Und das wäre ja schon in 3 Monaten. Gibt es da schon Planung? Nee, wir schreiben es jetzt demnächst aus. Und dann richtet sich der Termin natürlich auch irgendwo so ein Stück weit nach der Halle, die wir kriegen können, etc. Ja, vielleicht auch noch mal eine Kleinigkeit zu deinem Statement. Weißt du, wir haben ja mal angefangen mit diesem Motto, wir sind die mit den Fragen. Und ich würde auch ganz gerne wieder dahin kommen, dass wir tatsächlich auch mal hinterfragen, weil man damit auch sehr vieles abfrühstücken kann und rausholen kann, was so an diffusen Ängsten in der gesamten Bevölkerung da ist. Das wäre mir sehr lieb, wenn wir mal wieder dazu übergehen könnten. Und aber das bin jetzt bitte ich, ja, einfach nur mal so ich, ohne diesen Titel mit hinten dran. Und dann fände ich es unglaublich gut, wenn wir uns überlegen könnten, wofür wir sind. Weil ich so wahnsinnig oft lese, wir müssen kämpfen gegen, wir müssen was unternehmen gegen. Ich würde eigentlich ganz gerne einfach mal überlegen, wie wir ins Positive kommen können und für Dinge sein können. Also das sind so 2 Aspekte, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Jetzt, wie gesagt, also ohne Titel Polgef oder sowas, sondern einfach nur mal ich. Okay, so. Jetzt gucke ich mal kurz, der Michael Ebner ist noch hochgesprungen, obwohl ich eigentlich die Redenliste schon zu hatte, deswegen ich bitte dich, fasse dich kurz, auch im Hinblick auf die Zeit, aber dann würde ich danach gerne dann auch bald Schlussstrich ziehen. Michael, bitte. Ja, auf die Frage, wofür sind wir? Wir sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, zum Beispiel. Aber viel sehen tut man davon dann eben nicht, weil das so untergeht in diesem ganzen Gekämpfe gegen Dinge. Und das wäre zum Beispiel auch mal was, wo wir vielleicht dran rum überlegen könnten. Okay, gut. Dann denke ich, soll es das für heute gewesen sein. Ja. Ich danke euch allen fürs Kommen. Ja. Ich danke euch fürs Fragen stellen. Ich danke Astrid fürs Antworten geben. Ich danke Seko in Abwesenheit fürs Antworten geben. Ich mute gleich noch kurz den Heinerle wegen der Aufnahme, weil er mich darum gebeten hat. Ja, ich bedanke mich. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.